Der Gefangene und der Tod. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Gefangene und der Tod. Meinem lieben Zellennachbarn Faltin Hartig. Der Gefangene spricht: Ich denke deinen Namen, Tod. Und um mich bricht der Zellenbau in Trümmer, Fundamente liegen bloß, aus Pfosten reißen sich die schweren Eisengitter los und krümmen sich im maskenlosen starren Licht. In meiner Seele gellt ein Schrei, ein Zittern wirft verschüchterte Gebärde ins Blut, darin das Leben pochend schwingt, und wie die Kreisende um sich und um ihr Junges ringt, so ringt mein Blut verzweifelt um den Quell der Erde. O, dass ich fliehen könnte, denn dir hilflos hingegeben, heißt hilflos sich zerstören. Wer sich aufgibt, wählt dich zum Freund. Ich aber will das Leben. Ich will das Leben so, dass mich das Leben liebt und seinen Rhythmus durch mich strömt, mich welterfüllten, des trunkne Erdenlust nicht tausend Jahre stillten. Der Tod spricht: Da du das Leben willst, warum erbleichen, wenn meine Melodie in deiner Seele tönt? Wer mich erträgt, der atmet wie versöhnt, sein Herz kann nicht mehr greller Klang erreichen. Ist tot der Baum im Herbst der Abendweiten? Ist tot die Blume, deren Blüte fallen sich erfüllt? Ist tot der schwarze Stein, der glutne Kräfte hüllt? Ist tot die Erde über Gräbern menschlicher Gezeiten? O, sie belogen dich, auch ich bin Leben. Ein Märchen sprachen sie, der Tod sei in der Welt. Ich bin das Ewige im Spiel der Formen, die Vollendung weben, dem einen nahe, das den Sinn in Händen hält. Ich bin der Wanderer, der überwand die tiefsten Wunden, und wer mich fand, der hat den Schoß der Welt gefunden. Ende von Der Gefangene und der Tod.